Der Gedanke an Dunetschka traf noch einmal verführerisch sein Herz und blieb wie ein Splitter darin stecken. Es war für ihn ein Augenblick der Qual, und wenn der bloße Wunsch Raskolnikow hätte töten können, so hätte Pjotr Petrowitsch ohne zu zögern diesen Wunsch ausgesprochen. Es war auch ein Fehler, dass ich ihnen überhaupt kein Geld gegeben habe, dachte er, als er traurig in die Stube von Lebesjetnikow zurückkehrte. Und warum zum Teufel bin ich zu so einem geizigen Juden geworden? Es ging mir nicht ums Geld. Ich wollte sie in Not halten und so weit bringen, dass sie mich als ihre leibhaftige Vorsehung betrachten sollten. Und stattdessen haben sie nun... Pfui. Nein, wenn ich ihnen während dieser Zeit, zum Beispiel sagen wir, 1.500 zur Aussteuer gegeben hätte, dazu allerhand Geschenke, Nähkästchen, Necessaires, Schmuck und Stoffe und diesen ganzen Kram, dann wäre die Sache sauberer gewesen und sicherer. Dann hätte man mir nicht so leicht absagen können. Sie gehören zu den Leuten, die es im Fall einer Aufhebung der Verlobung unbedingt für ihre Pflicht halten, die Geschenke und das Geld zurückzugeben. Und das würde Ihnen schwer gefallen sein und hätte Ihnen leid getan. Auch das Gewissen würde Sie geplagt haben. Wie kann man, hätten Sie sich gesagt, plötzlich einen Menschen wegjagen, der bis jetzt so freigebig und taktvoll war? Ja, ich habe einen schweren Fehler begangen. Und Pjotr Petrowitsch nannte sich abermals knirschend ein Dummkopf, aber selbstverständlich nur im Stillen. Zu dieser Einsicht gekommen, kehrte er noch wütender und gereizter nach Hause zurück, als er fortgegangen war. Die Vorbereitungen für den Leichenschmaus in Katharina Iwanownas Zimmer zur Ehrung des Verstorbenen reizten seine Neugier und lenkten ihn ein wenig ab. Er hatte schon gestern einiges über diesen Leichenschmaus gehört. Es war ihm sogar, als hätte man auch ihn eingeladen, aber bei seinen vielen eigenen Sorgen hatte er allem anderen keine Beachtung geschenkt. Er beeilte sich, bei Frau Lippewechsel nähere Erkundigungen einzuholen, die während der Abwesenheit Katharina Iwanownas, die auf dem Friedhof war, für das Arrangement sorgte. Und er erfuhr, dass das Totenmahl festlich sein werde. Fast alle Hausbewohner, sogar solche, die der Verstorbene gar nicht gekannt hatte, waren eingeladen. Auch Andrei Lebesjetnikow war, ungeachtet seines kürzlichen Streites mit Katharina Iwanowna, eingeladen. Auch er selbst, Pjotr Petrowitsch, sei eingeladen und werde mit großer Spannung erwartet, da er der vornehmste Gast von allen sei.